Die Nachrichten im Medienland auf und Land ab haben sich ja in den letzten Tagen total überschlagen wegen der Meldung über Amazons Drohnen. Diese Drohnen, die uns in naher Zukunft unsere Pakete ins Haus fliegen sollen. Nach dieser Ankündigung waren andere Transport- und Lieferfirmen natürlich nicht untätig. Sie sind dann gleich mit aufgesprungen auf diesen schönen Drohnenhubschrauber und haben auch Drohnenpläne veröffentlicht. Zum Beispiel UPS oder DHL denken gerade sehr laut und werbewirksam in den Medien über eigene Drohnenzustellerarmee nach. Alles Bullshit, das sagt Martina Schulte aus unserem Webschau-Team. Sie ist jetzt hier ins Studio gekommen und sie macht jetzt gleich mal dem Transportunternehmen die Drohnen so richtig schön madig, ne, Martina? Ja, denn worüber man bei all diesen tollen Plänen überhaupt nicht redet, das sind all die Gefahren und Probleme, die die fliegenden Roboter-Paketboten in Zukunft wahrscheinlich haben werden. Und dabei meine ich jetzt nicht die Nachbarn mit den Luftgewehren oder die Gefahren, die uns allen von herabstürzenden Drohnen drohen. Ich meine auch nicht die fehlenden Quittiermöglichkeiten bei der Drohnenzustellung, die ich persönlich nicht gut finde. Nein, ich möchte heute sprechen über die Gefahren, die dem Projekt aus einer ganz anderen Ecke drohen. Und zwar von diesem Mann hier, Sammy Kamkar. Hi, I'm Sammy and I'm going to do a quick demo here of my Zombie Drone Software. Sammy hat nämlich eine Software namens Zombie Drone geschrieben und mit der kann man Drohnen unter seine Kontrolle bringen. Herzstück seines Hacks ist eine Piratendrohne, die aufsteigt und die dann in der Luft nach anderen Drohnen sucht, um sie zu kapern und zu übernehmen. Ha, zu übernehmen und dann da rumzufliegen. Also der Typ sagt, er hat Software entwickelt, die jeder verwenden kann. Really cool software, really fun. So I'll do a quick demo and then I'll go into the details. Also er will alle Details verraten. In seinem Video kann man das sehen. Aber wäre das denn auch irgendwie was für jemanden wie mich, der überhaupt gar keine Erfahrung hat? Also Sammy schreibt in seinem Kommentar, den er auf seinem Blog veröffentlicht hat, dass man so gut wie kein Fachwissen braucht, um so eine Piratendrohne zu bauen. Denn die derzeit handelsüblichen Drohnen, die haben keine eigene Verschlüsselung, weshalb eine feindliche Übernahme kein großes Problem darstellt. Man muss aber natürlich schon sagen, dass Sammy selbst natürlich schon über ein gewisses Fachwissen verfügt. Das heißt, was kann er genau oder was hat er schon gemacht? Also Sammy Kamkar, das ist der Typ, der vor fast 10 Jahren mal bekannt geworden ist mit einem Java-Skriptwurm namens Sammy. Und der hat sich rasend schnell auf dem damals schwer angesagten Social Network MySpace verbreitet. Und dieser Code, der bewirkte, dass jeder, der ein Profil aufrief, das von dem Wurm befallen war, dass der automatisch Kamkar als Freund hatte. Diese ganze Aktion hat ihm also quasi 1 Million Freunde bei MySpace eingebracht und eine Verurteilung. Und deswegen setzt Sammy seine Fähigkeiten inzwischen nur noch im legalen Rahmen ein. Also jetzt zum Beispiel, um uns vor diesen Gefahren zu warnen. Ein hehres Ziel. Also er warnt uns vor den Gefahren durch möglicherweise marodierende Piratenbanden, die uns die ganzen Drohnenpakete dann irgendwann genau kapern. Unsere Geschenklieferungen vor Weihnachten. Wie funktioniert das denn genau mit seinem Hack? Also im Mittelpunkt von Skyjack, so heißt sein Projekt, steht eine leicht modifizierte Drohne vom Typ Parrot AR-2, kostet ungefähr $300. Und die besteht aus einem Quadrocopter, also so einem ferngesteuerten Mini-Hubschrauber mit 4 Rotoren. Und in diesen Mini-Hubschrauber hat Sammy zusätzlich noch einen kleinen Computer namens Raspberry Pi eingebaut, Kostenpunkt ungefähr $25. Dann noch eine USB-Zusatzbatterie von 1 Ampere und 2 kabellose Transmitter. Und diese Piraten Drohne, die lässt er aufsteigen und die wartet dann in der Luft darauf, dass sich ihr andere ahnungslose Drohnen nähern, zum Beispiel die mit deinem Weihnachtsgeschenk unten dran. Und was passiert dann? Sammy überwacht jetzt mit der Piratendrohne die MAC-Adressen, also die Hardware-Erkennung aller Wi-Fi-Geräte, die sich in der Reichweite befinden. Und sobald die Software dabei eine MAC-Adresse erkennt, die zu dem Adressenblock gehört, der üblicherweise von solchen Drohnen verwendet wird, kommt eine Open-Source-Software namens AirCrackNG zum Einsatz. Die könntest du übrigens auch verwenden, um dich in das WLAN-Netz deines Nachbarn reinzuhacken. Und diese, auch schön. Ja, diese Software, die sagt jetzt quasi der Drohne mit deinem Paket unten dran, dass sie sich von ihrer Steuereinheit abkoppeln soll und übernimmt dann selber sozusagen die Befehle. Und schon ist die Zombie-Drohne sozusagen unter meiner Kontrolle in diesem Fall. Und das war es dann mit deinem Weihnachtsgeschenk. Also die Zombie-Drohne übernimmt dann das Paket, aber nicht im physischen Sinne, sondern sie schickt sozusagen... Sie übernimmt die Steuerung. Also du kannst quasi dann eigentlich alle Drohnen da oben steuern. Ah ja, und dann sagen, wo die hinfliegen. Genau. Das ist aber doch ganz klar illegal. Ja, natürlich. Also deswegen dürft ihr das natürlich auch auf keinen Fall zu Hause nachmachen, obwohl Sammy natürlich auch den ganzen Code auf seine Webseite gestellt hat. Denn Sammy Kanka will mit seinem Video eben eine der potenziellen Sicherheitslücken von Drohnen aufzeigen, die, sagt er, einer kommerziellen Nutzung im Weg stehen. Bei Basic Thinking schreibt dazu Thorsten Nötges: Ich muss gestehen, auch wenn die Sache an sich ja eigentlich nicht in Ordnung ist und auch nicht wirklich legal, die ganze Vorstellung von einer gekaperten Zombie-Drohnen-Armada hat etwas Episches. Dass Kanka so öffentlichkeitswirksam auf Sicherheitslücken hinweist, ist ihm zudem nicht vorzuwerfen, zumal die Parrots, also diese Drohnen, mit einer einfachen Verschlüsselung nicht mehr so einfach zu kapern werden. Damit haben wir auch schon das Szenario für den nächsten Hollywood-Film. Vielen Dank, Martina Schulte aus unserem Webschau-Team.